Raskolnikows Mutter war noch vor dem Beginn des Prozesses erkrankt. Dunja und Rasumichin fanden eine Möglichkeit, sie für die ganze Dauer der Gerichtsverhandlung aus Petersburg fortzuschaffen. Rasumichin hatte eine Ortschaft an der Eisenbahnlinie unweit von Petersburg gewählt, um persönlich in Petersburg alle Umstände und Phasen des Prozesses genau verfolgen und gleichzeitig möglichst oft Avdotja Romanowna sehen zu können. Pulcheria Alexandrownas Leiden war eine eigentümliche Gemütserkrankung auf nervöser Basis und in Verbindung mit zwar nicht ausgeprägter, aber zeitweise doch merklicher Geistesstörung. Als Dunja von ihrer letzten Zusammenkunft mit dem Bruder zurückkehrte, fand sie die Mutter schon richtig krank, fiebernd und fantasierend vor. Noch am selben Abend vereinbarte sie mit Rasumichin, was man der Mutter auf zu erwartende Fragen nach dem Sohn antworten könnte. Sie erfanden beide eine ganze Geschichte über eine angebliche Abreise Raskolnikows irgendwohin an die fernste Grenze Russlands in einem privaten Auftrag, der ihm endlich sowohl Geld wie Berühmtheit eintragen werde. Doch zu ihrer Verwunderung wurden von der Mutter überhaupt keine Fragen gestellt, weder damals noch später. Im Gegenteil, wie sich nachträglich herausstellte, hatte sie gleichfalls eine ganze Geschichte zur Erklärung der plötzlichen Abreise des Sohnes erdichtet. Mit Tränen in den Augen erzählte sie, wie er zu ihr gekommen war, um Abschied zu nehmen. Durch Andeutungen gab sie dabei zu verstehen, dass nur sie allein Bescheid wisse um viele äußerst wichtige und geheimnisvolle Umstände und dass Rodja viele sehr einflussreiche Feinde habe, so dass er sich nach Möglichkeit verborgen halten müsse. Was jedoch seine zukünftige Karriere anbetraf, so schien sie ihr nicht zweifelhaft und äußerst glänzend zu sein, sobald erst gewisse widrige Umstände behoben sein würden. Sie versicherte Rasumichin, dass ihr Sohn mit der Zeit sogar ein bedeutender Staatsmann würde, wofür sein Artikel und sein glänzendes literarisches Talent zeugten. Immer wieder las sie seinen Artikel, las ihn zuweilen sogar laut vor und legte sich fast mit ihm zu Bett. Trotzdem aber fragte sie nie, wo sich denn Rodja jetzt eigentlich befinde, obgleich man ja augenscheinlich vermied, mit ihr darüber zu sprechen, was doch allein schon ihren Argwohn hätte erwecken können. Man empfand schließlich dieses merkwürdige Schweigen von Pulcheria Alexandrowna in Bezug auf manche Punkte beängstigend. Sie klagte zum Beispiel nicht einmal darüber, dass sie von ihm keine Briefe erhielt, wogegen sie früher, als sie noch in ihrem Heimatstädtchen wohnte, bloß von der Hoffnung und in der Erwartung gelebt hatte, bald einen Brief von ihrem geliebten Rodja zu erhalten.